Das ist ja ganz einfach, denkt Ghassan. Die Regisseurin notiert seine Adresse und seine Handynummer. Danke, das war prima. Hast du morgen Zeit? Morgen ist Samstag. Ja, da habe ich Zeit. Wann denn? Wir drehen morgen Vormittag eine Szene in einer Schule. Möchtest du kommen und mitspielen? Ja, natürlich. Gern.